And let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight that we can celebrate. Vater im Himmel, wir danken dir heute, dass wir feiern dürfen. Our Lord's Supper. Das Abendmahl. And that we can celebrate his victory on the cross. Und dass wir seinen Sieg am Kreuz feiern können. We thank you for all that it means in our lives. Wir danken dir für alles, was es für unser Leben bedeutet. And that every day, dass jeden Tag, Lord, we can live according to your grace. Wir deiner Gnade gemäß leben können. And your mercy. Und deiner Barmherzigkeit gemäß. And we love you for that. Wir lieben dich dafür. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, ich bete das. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's start with verse 1 of chapter 5. Vers 1 in Kapitel 5. It is actually reported that there is immorality among you. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. So, point number 1. Die erste Sache, um die es geht. It's okay to report things. Es ist okay, wenn man etwas berichtet. Gossip is wrong. Wenn man schlecht drüber redet, ist es verkehrt. That means you're just talking about it. Nee, du machst for es no schlecht, reason. Ohne Grund. But if there's something wrong in the church, you can report that. Aber wenn etwas nicht stimmt in der Gemeinde, kannst du es mir sagen. And yeah, you can report it to me. Ihm. You can tell the authority of the church that we can deal with it. Der Autorität der Gemeinde, damit sie sich darum kümmern kann. If you feel it's something that is hurtful. Wenn du das Gefühl hast, dass es schädlich ist. I never want to be thought of as someone who gives ear to negativity. Ich möchte nicht als jemand gesehen werden, der einer negativen Sache gern zuhört. And reporting things to the pastor or the assistant pastor, dem Pastor oder dem Hilfspastor etwas zu sagen, is not a way to get their attention. Sollte man nicht nehmen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. It's not a ticket to get time from them. Also, das bedeutet nicht, dass man dadurch Zeit von ihnen bekommt. Pastor Rob, I've got to tell you something you never would believe it. Pastor Rob, ich muss dir was sagen, das wirst du nicht glauben. First of all, I probably would believe it. Erstens werde ich es wahrscheinlich schon glauben. Having been around for 19 years. Also 19 Jahre bin ich schon da. I've seen many things that you wouldn't believe. Dass ihr nicht glauben würdet. And I would believe it. So, ich würde es wahrscheinlich glauben. If you have it's strange because sometimes I'm the last one to know something. Es ist komisch, weil manchmal bin ich der Letzte, der etwas erfährt. I prayed for someone. Ich habe für jemanden gebetet. 5 years ago, vor 5 Jahren, in service, im Gottesdienst, who had died 3 days before. Der vor drei Tage davor gestorben war. And he didn't raise from the dead. Und er ist nicht auferstanden. You know, and it was like someone said, psst, he died 3 days ago. Der ist vor 3 Tagen gestorben. Like, yeah, nobody tells me anything around here. Also, niemand sagt mir was hier. You know, so there are certain things that should be reported. Also, es gibt dann manche Dinge, die zu mir vordringen sollten. But just remember, it's not a ticket to get time. Aber nutzt es nicht aus, um Zeit zu gewinnen mit mir. Okay, it is actually reported that there is immorality among you. Also, man hört, dass Unzucht unter euch ist. An immorality of such a kind that does not exist even among the Gentiles. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. That someone has his father's wife. Dass einer seines Vaters Frau hat. Verse 2. Vers 2. You have become arrogant. Und ihr seid aufgeblasen. Or puffed up in the King James. Aufgeblasen. Right? You have become puffed up and have not mourned. Und habt nicht Leid getragen. Instead, so that the one who had done this deed would be removed from your midst. Damit der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Now I'm thinking of Psalm 130 that says, if the Lord should mark iniquity, who could stand? Und ich denke an Psalm 130, wenn der Herr Unrecht anrechnen würde, wer könnte bestehen? Now I fear that next week there won't be anybody in church. Also ich habe schon Angst, dass nächste Woche niemand in der Gemeinde sein wird. You know, if the Lord should mark every iniquity, who could stand? Wenn der Herr jedes Unrecht anrechnen würde, wer könnte bestehen? And if we were to say tonight, okay, if there's something in your life. Und wenn wir heute sagen würden, wenn es etwas in deinem Leben gibt. One of 100 things we could mention. Eine von 100 Sachen, die wir sagen könnten. Then don't come. Dann komm nicht. And next week this hall will be as empty as could be. Dann wäre nächste Woche diese Halle leer. But there's a line that's crossed at some point. Aber es gibt eine Grenze, eine Linie, die überschritten wird irgendwann. And this thing was way over the line. Und diese Sache war weit drüber hinaus. Like far over the line. Weit drüber hinaus. And this person should have been removed from the midst of the church. Und diese Person hätte man ausstoßen sollen aus der Mitte der Gemeinde. Because, as we'll read, it's destructive for the church. Wie wir lesen werden, es ist ungesund für die Gemeinde. Yeah, it's destructive. Zerstörerisch. Yeah. And I have talked to people before, and I continue to talk to people. Und ich habe schon mit Leuten gesprochen und ich spreche immer weiter mit denen. I explain reasons why what they're doing is destructive. Und ich habe erklärt, warum das, was sie tun, destruktiv ist, zerstörerisch. And it doesn't mean we're going to grab them by the seat of their pants and throw them out the door. Das heißt nicht, dass wir sie bei den Hosen nehmen und hinausschmeißen bei der Tür. It can be done in a very, very kind way. Es kann sehr freundlich geschehen. But at times things like that have to be done. Aber manchmal muss man so etwas tun. So for all of us, it's a warning. Also es ist eine Warnung für uns alle. That there's a line. Dass es eine Grenze gibt. In the heart of the Lord. Im Herzen des Herrn. And we know that. Who can throw the first stone? Und wir wissen, wer kann den ersten Stein werfen? All of us have sin. Wir alle haben Sünde. If we sin, confess it. Wenn wir sündigen, bekenne es. 1. Johannes 1:9. And the Lord will cleanse me. Und der Herr wird mich reinigen. From all unrighteousness. Von aller Schuld. But there's an attitude towards sin that can be dangerous. Aber es gibt eine Haltung gegenüber der Sünde, die and it's when it no longer affects me. Gefährlich sein kann, und zwar wenn es mich nicht mehr berührt. Something that we might struggle with. Etwas, womit ich Schwierigkeiten habe. No longer affects my conscience. Das mich nicht mehr stört im Gewissen. And suddenly something becomes a lifestyle. Und dann wird es zu einem Lebensstil. And then it may move from a private lifestyle to a public lifestyle. Und dann wird es vom privaten Lebensstil zu einem öffentlichen Lebensstil. And it moves from kakos to poneros. Und es geht von kakos zu poneros. Kakos is the Greek word for an evil inside. Kakos ist das griechische Wort für ein innerliches Böses. To an evil that is infectious. Zu einem infektiösen Bösen. Which is the word poneros. Was poneros bedeutet. Vers 3. For I, on my part, though absent in body, but present in spirit, have already judged him who has so committed this as though I were present. Denn ich zwar dem Leib nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Now this is the same word that Jesus uses when he says judge not. Das ist das gleiche Wort, was Jesus benutzt, wenn er sagt, urteilt nicht. Lest you be judged. Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. The apostle Paul says I have judged him. Aber der Apostel Paulus sagt, ich habe schon das Urteil gefällt. Vers 4. In the name of our Lord Jesus. Im Namen des Herrn Jesus. When you are assembled and I with you in the spirit. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid. With the power of our Lord Jesus. Mit der Kraft unseres Herrn Jesus. I have decided to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh. Vers 5, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches. Now this is apostolic authority. Das ist Apostelautorität. Like I don't deliver people to the devil so that they die. Ich liefere Leute nicht dem Teufel aus, damit sie sterben. 1. Johannes 5, Vers 16. 1. Johannes 5, Vers 16. The Apostle John says, I don't want you to pray those kind of prayers. Apostel Johannes sagt, ich will gar nicht, dass ihr solche Gebete betet. There are sins that lead to death. Es gibt Sünden, die zum Tod führen. Physical death. Physischer Tod. But I don't want you to pray those kind of prayers. Aber ich will nicht, dass ihr solche Gebete betet. Like I don't pray that people die. Also ich bete ja nicht, dass Leute sterben. At best, I just pray that they leave. Schlimmstenfalls bete ich, dass sie weggehen. But the apostles. Aber die Apostel, like in Acts chapter 5, wie in Apostelgeschichte 5, where Ananias and Sapphira, wo Ananias und Sapphira were doing this dishonest thing in the church, vor der Gemeinde unehrlich waren, and Peter says to Ananias, why do you lie to the Holy Spirit? Und Petrus sagt zum Ananias, warum lügst du dem Heiligen Geist how etwas much, vor? How much did you sell your house for? Für wie viel hast du dein Haus verkauft? If you sold the house for such and such, wenn du das Haus für so und so viel verkauft hast and you kept the money, und du das Geld who cares? Hast, macht ja nichts. But why do you tell us that you're giving all the money when you didn't? Aber warum sagst du, du gibst uns das ganze Geld, wenn das nicht stimmt? And then Ananias just falls backwards and dies. Und Ananias fällt zurück und stirbt. And everybody goes. Und jeder schaut. And he's just laying there. Und er liegt dort. And Peter's totally relaxed, you und know. Petrus ist ganz entspannt. Everybody's freaked out. Jeder ist total zerstört. What happened? Was ist passiert? He's dead. Er ist tot. Yeah, he's dead. Take him out and bury him. Er ist tot. Begrab ihn. Like I don't do that kind of stuff, you know. Ich mach sowas nicht. Like, personally, I'm not into it. Also ich, mir persönlich liegt and das we nicht. Would get in big trouble. Also wir würden auch in Schwierigkeiten so geraten. Thank the Lord, it's apostolic. Also Gott sei Dank, das bezieht sich auf die Apostel. Then his wife walks in. Dann kommt seine Frau like, hinein. Hey Peter! Hallo Petrus! My husband around anywhere? Ist mein Mann hier irgendwo? Come right in. Komm ruhig rein. Where's Honey Bun? Wo ist mein Schatzi? Oh, actually he was just here. Also er war gerade hier. And he's just kind of like laying around. Er liegt da so herum. He wasn't feeling so good, so some of the guys kind of took him away. Er hat sich nicht so gut gefühlt, also man hat ihn weggebracht. But answer me one thing: how much did you guys sell the house for? Aber sag mir noch mal, wie teuer war das Haus? Für wie viel habt ihr das verkauft? Like the amount your husband told us? Also so viel hat uns dein Mann erzählt? Yeah, yeah. Ja, stimmt. Fine. Well, you hear those guys coming at the door right now? Gut, the pitter-patter? Hörst du die Schritte, wie die schon kommen zur Tür, die vier? Yeah, yeah, I hear them. Ja, ich höre sie. Well, those same guys just buried your husband are going to bury you. Die gerade, die sind die deinen Mann begraben haben, die werden dich auch begraben. She just falls. Dann boom. Fällt sie um. And everybody goes, "Not again!" Und jeder denkt sich schon wieder. She's dead. Sie ist tot. Yeah, she's dead. Ja, sie ist tot. Like we don't do that stuff. Also sowas machen wir nicht. We're not into that. Das liegt uns nicht. Like this is apostolic. Das gehört zu den But Aposteln. It tells you something about the seriousness. Aber das zeigt euch, wie schwerwiegend das ist. Right, remember, if the Lord should mark iniquity, who could stand? Erinnert euch daran, wenn der Herr Unrecht anrechnen würde, wer könnte bestehen? If we sin, confess it. Wenn wir sündigen, bekenne es. And the Lord will cleanse me. Und der Herr wird mich reinigen. Right? If the one who has no sin throw the first stone. Der keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. Who can? Wer kann das? Judge not, lest you be judged. Urteilt nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Okay, Lord. Okay, Herr. Forgive with the forgiveness you've been forgiven with. Vergib mit der Vergebung, die dir widerfahren ist. Ephesians 4:32. And then in Matthew 18 with that parable of the servants. In Matthäus 18 mit der not the servant, Parabel, but the guy who owed the debt. Der jemandem was schuldete. He owed the master this huge amount of money. Er schuldete dem Meister einen großen Berg Schulden. And the master calls him before him. Und der Meister ruft ihn zu sich. I want my money. Ich will mein Geld. I don't have it. Ich hab's nicht. No problem. Kein Problem. Sell his wife, sell his children. Verkauf seine Frau, verkauf seine Kinder. Sell everything he's got. Verkauf alles, was er hat. Throw him into prison. Und wirf ihn ins Gefängnis. I'm sorry. Es tut mir leid. Please have mercy. Bitte please. Hab, don't sell my family, please. Bitte hab Gnade. Bitte verkauf nicht meine Familie. I'm just a poor man. Ich bin nur ein armer Mann. I can't help it. Ich kann nicht anders. I'm sorry. Es tut mir leid. And the master und der Meister says okay. Sagt okay. Look. Schau. You seem like a nice guy. Du schaust nett aus. Look. Stop crying, okay? Schau, hör schon auf zu weinen. I don't like to see grown men cry. Ich mag nicht, wenn erwachsene Männer and weinen. And stop blowing your nose on my floor. Und hör auf, deine Nase auf meinem Look, Boden zu entleeren. You're forgiven. You're forgiven. Es ist dir vergeben. Okay, everything. Alles ist dir vergeben. You mean my family and everything? They're not going to get sold. Du meinst, meine Familie wird nicht verkauft? Everything is forgiven. Nein, alles ist vergeben. Go home. God bless you. Geh nach Haus. Gott segne dich. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Right? So the guy takes off. Also der geht weg. And what a day of celebration. Und was für ein Tag der like, Freude. Wow, he's probably dancing with his wife and children and celebrating and feiern. And everything imaginable with the family, the neighbors. Und alles was man sich vorstellen kann mit der Familie, den Nachbarn. And then he's walking down the street a few days later. Und ein paar Tage später geht die Straße entlang. Yeah. Real happy. Ganz fröhlich. And then he sees this guy. Und da kommt ihm hey, der Mann entgegen. You. Hey, du. Come here. Yeah, you. Ja, du. You owe me $100. Du schuldest mir $100. Where is it? Wo sind die? I want it now. Ich will sie jetzt. And the guy says, I don't have any money. I'm poor. Und der Mann sagt, ich habe kein Geld. Ich bin arm. It doesn't interest me. Das ist mir egal. I want the $100. Ich will now. $100 jetzt. I said now. Ich sagte jetzt. And the guy runs or borrows it. Let me some money, please. Let me. He somehow drums it up or something. Und irgendwie kratzt das zusammen von Verwandten. Und so. The report goes back. Und der Bericht kommt zurück. To the master. Zum Meister. That this guy did this. Dass dieser Mann das getan hat. And the master is, we say in English, ticked off. Und der Meister ist rastet aus. Master, I've got a report. Meister, ich habe einen Bericht. Is this to get my time? Ist das nur, um mir Zeit zu stehlen? No, Master, this is a real report. Nein, das ist ein wirklicher Bericht. Remember the guy that was here 10 days ago? Erinnerst du dich an den, der vor 10 Tagen who was hier war? Crying and blown his nose on your floor? Der geweint hat und seine Nase, seinen Schnupfen auf deinen yeah, Boden I remember getan that. Hat. Ja, das erinnere ich mich. Well, that guy did this and this and this and this. Also der hat das und das und das gemacht. He did he? Hat das? Well, you go get him and bring him right here. Also holt ihn und bringt ihn reich, genau and the her. Guy comes back. Und kommt dann zurück. And the master says. Und Meister sagt. Correct me if I'm wrong. Korrigier mich, wenn ich mich täusche. This is paraphrased now. Also ich erzähle das jetzt, wie ich this is the way I imagine vorstelle. It. So stelle ich mir das vor. Didn't I forgive you a huge amount of debt? Habe ich dir nicht einen riesen Schuldenberg erlassen? Ja? Ja. It's been reported to me that you are punishing somebody. Mir ist berichtet worden, dass du jemanden with the law mit dem Gesetz who owes you a mere $100. Der dir nur 100 Euro schuldet. Is that true? Stimmt das? Is it? Stimmt das? Answer me. Antworte mir. It's true. Es stimmt. Have mercy on me. Hab Gnade mit mir. Not this time. Diesmal nicht. Take this guy and throw him in prison. Nimm diesen Burschen und bring ihn ins Gefängnis. And leave him there. Und lass ihn dort. Until he pays me back everything that he owed me. Bis mir alles zurückgezahlt hat, was mir and schuldet. And it says in Matthew 18:33. Und heißt in Matthäus 18:33. If the Lord, he said, if I have forgiven you. Er sagte, wenn ich euch vergeben habe. Should you not have forgiven? Hättet ihr nicht vergeben sollen? Wow. This is our life. Das ist unser Leben. This is the Christian life. Das ist das christliche Leben. This is the miracle of the church. Das ist das Wunder der Gemeinde. All of us know if the Lord should mark iniquity, who could stand? Wir alle wissen, wenn der Herr Unrecht anrechnen würde, wer könnte bestehen? If he should mark iniquity for a day, wenn nur einen Tag who could stand? Anrechnen würde, wer könnte bestehen? Stand. Stehen. Nobody. Niemand. If he should mark iniquity for a half a day, wenn nur einen halben Tag Unrecht anrechnen who could würde, stand? Wer könnte stehen? One, two, three. No, eins, nobody yet. Niemand. Nobody. Niemand. If the Lord should mark iniquity for 1 hour, wenn der Herr eine Stunde lang Unrecht anrechnen würde, who could stand? Wer könnte stehen? You'd have to lay there. You'd have to go to sleep or something. Du musst schlafen gehen oder sowas. All right. I'll give you 1 hour. Okay, ich gebe dir eine Stunde. To not sin in any way. Nicht in irgendeiner Form zu sündigen. Thought, motive, anything. Gedanken, Motive, irgendwas. Our best chance is to go to sleep. Wir sollten lieber schlafen gehen. And even then, und sogar dann, that's kind of risky. Ist auch riskant. No, I better not go to sleep. Nein, ich gehe lieber nicht schlafen. What would you do? Was würdest du tun? And this is our life. Und das ist unser Leben. If the Lord should mark iniquity, none of us could stand. Wenn der Herr Unrecht anrechnen würde, könnte niemand von uns stehen. That's why we love each other so much. Darum lieben wir einander so sehr. Because we've all been forgiven. Weil wir uns allen vergeben wurde. Let's just finish up and then we'll go into the Lord's Supper. Lesen wir noch weiter. Okay, verse 5 again. I have decided to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh. Vers 5. Einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches. So that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Your boasting is not good. Euer Rühmen ist nicht gut. Do you know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Clean out the old leaven so that you may be a new lump. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Just as you are in fact unleavened. Wie ihr ja bereits ungesäuert seid. For Christ our Passover has been sacrificed. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Christ has cleansed us. Christus hat uns gereinigt. This is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Therefore, let us celebrate the feast. Darum lasst uns Feier halten. And for us tonight, that's the Lord's Supper. Und das ist für uns heute das Abendmahl. Let us celebrate the feast not with old leaven. Lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig. Right, leaven. Sauerteig. One leaven, old leaven means that's the leaven of my old lifestyle. Alter Sauerteig ist der Sauerteig meines alten Lebensstils. That's habits of an old lifestyle that I brought into the kingdom. Das sind Gewohnheiten eines alten Lebens, das ich ins Königreich bringe. That remain as a lifestyle. Die immer noch bestehen bleiben als Lebensstil. And they leaven my life with the Lord. Und sie versäuern mein Leben mit dem Herrn. Number one. Number two. Nummer zwei. Nor with the leaven of Kakos and Poneros. Auch nicht mit dem Sauerteig des Kakos und Poneros. Malice and wickedness. Bosheit und Schlechtigkeit. But with the unleavened bread of sincerity and truth. Sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. And we'll just stop there for a moment. Und da halten wir kurz inne. Sincerity and truth. Lauterkeit und Wahrheit. Two very, very important things in our life. Zwei sehr, sehr wichtige Dinge in unserem Leben. If you had to choose between one of the two, which would you choose? Wenn du zwischen einen der beiden auswählen müsstest, welches würdest du nehmen? If you had to choose a plastic surgeon. Wenn du einen Gesichtschirurgen auswählen müsstest. To fix your face after an accident. Der nach einem Unfall dein Gesicht verschönert. Would you take one that was sincere? Würdest du jemanden nehmen? Who didn't have truth about plastic surgery? Ernsthaft ist, aber keine Wahrheit kennt über Gesichtschirurgie. Or would you take someone who knew about plastic surgery who was a very insincere person? Oder würdest du jemanden nehmen, der sich zwar gut auskennt mit Gesichtschirurgie, aber eine unehrliche Person ist? Wow, I don't know. Ich weiß nicht. I don't know. Right? There was a number of years ago in America. Vor ein paar Jahren. There was a soccer player. Gab es einen Fußballspieler in Amerika, had to have his foot amputated. Dem der Fuß amputiert werden musste. Somehow it got cancerous and they had to cut it off. Da gab es Krebs und die mussten das wegschneiden. And after the operation was finished. Und nachdem die Operation vorbei war. This is a true story. Das ist eine wahre Geschichte. It was reported to them. Wurde ihnen gesagt, that they had amputated the wrong foot. Dass sie den falschen Fuß weggenommen haben. And it was too late. Und es war zu spät. Sincerity. Ernsthaftigkeit. How many people have been at the wedding altar? Wie viele Menschen standen schon vorm Heiratsaltar, die nicht ernsthaft waren? I would imagine that 95% of the people at the altar are absolutely sincere. Ich würde mir vorstellen, 95% der Leute vorm Altar sind meinen es wirklich ernst. This is the one I love. Das ist der, den ich liebe. I was at a restaurant with a couple about 7 years ago. In einem Restaurant vor 7 Jahren mit einem Paar. In a far off country. In einem Land weit weg von hier. It was in America. Es war in Amerika. And we sat, my wife and I, with this couple. Und meine Frau und ich saßen mit diesem Paar. And the guy says to the girl. Und der Mann sagt zur Frau. He looks at her. Er schaut sie an. And he looks at me and says, Rob. Er schaut mich an und sagt, Rob. Ain't I a lucky guy? Bin ich nicht ein Glückspilz? And she smacks him and she looks at me. Und sie haut ihn und and sie schaut says, mich an. No, I'm the lucky girl. Nein, ich bin der Glückspilz. And they looked at each other and they went, goo, goo, goo, goo, goo. Die haben sich angeschaut. They were not even married 6 months. Sie waren noch nicht einmal sechs Monate verheiratet. They were having a nuclear war in their house. Und da ist eine Atombombe ausgebrochen im Haus. They cuss each other with the most unbelievable words you can imagine. Sie haben sich mit den unglaublichsten, unvorstellbarsten Worten beschimpft. Two very sincere people. Zwei sehr ernsthafte Menschen. Without truth. Ohne Wahrheit. Very dangerous. Sehr gefährlich. Because you can be very sincerely wrong. Denn du kannst sehr ernsthaft falsch liegen. And here it says the unleavened bread of sincerity. Und hier steht das ungesäuerte Brot der Lauterkeit and truth. Und Wahrheit. So I don't want to be caught living a life of sincerity. Also ich möchte nicht dabei erwischt werden, ein Leben der Lauterkeit. I really want to serve the Lord with all my heart. Zu leben. Ich möchte dem Herrn dienen mit ganzem Herzen. It's beautiful. Schön. I want to marry the person that God wants me to. Ich möchte die Person heiraten, die Gott für mich hat. That's great. Ist gut. I want to be a part of this church and serve with all my heart. Ich möchte Teil dieser Gemeinde sein und mit ganzem Herzen dienen. That's great. Gut. I want to pray until my knees hurt. Ich möchte beten, bis mir die Knie wehtun. That's nice. Schön. I want to preach. I want to be a great preacher one day. Ich möchte predigen und einmal ein großartiger Prediger sein. It's great, wonderful. Gut, schön. Very sincere. Sehr ernsthaft. But without truth. Aber ohne Wahrheit. Without truth. Ohne Wahrheit. You don't go anywhere. Kommst du nirgendwo hin. You know, we need to be accountable to each other. Wir müssen voreinander Rechenschaft ablegen. And I just want to mention this, accountability. Und eins möchte ich noch sagen, Rechenschaft ablegen. Really solidifies sincerity. Verfestigt Ernsthaftigkeit. Being accountable to truth. Der Wahrheit gegenüber verantwortlich being zu sein. Being accountable to other people who have truth. Anderen Menschen, die Wahrheit haben, gegenüber verantwortlich submitted sein. Submitted one to each other. Gegenseitig einander untergebend sein. Like we mentioned last week, that means I'm accountable to you, you to me. Also du bist mir gegenüber verantwortlich und ich dir gegenüber, wie wir es letzte Woche gesagt haben. If I say something strange in this pulpit, wenn ich in dieser Kanzel etwas Merkwürdiges sage, let me know. Sagt es mir. I'm accountable to you. Ich bin euch gegenüber verantwortlich. My wife will let me know. Meine Frau sagt es mir. What did you mean by that? Was hast du damit you gemeint? Said that one statement. That was kind of strange. Du hast diese eine Bemerkung gemacht, but die war I didn't komisch. Mean it like that. Aber so habe ich es nicht gemeint. Yeah, I know, but you said it like that. Ja, ich weiß, aber du hast es so gesagt. Did I? Habe ich das? Oh man, I'll straighten it out next week. Also nächste Woche stelle ich das klar. Accountable one to each other. Einander Rechenschaft ablegen. Because we're accountable to the word. Weil wir dem Wort gegenüber verantwortlich now, sind. Here's just one good example. Also jetzt kommt ein gutes Beispiel. If somebody wants to borrow money from you, wenn jemand von dir Geld ausborgen möchte, ask me about it, frag mich zuerst. Before you lend somebody a lot of money. Bevor du jemandem viel Geld ausborgst. You can be very, very sincere. Du kannst sehr, sehr ernsthaft sein. And very sincerely wrong. Und sehr ernsthaft falsch liegen. I have been burned big time. Ich bin schon ein gebranntes Kind. Giving, I've been burned. Ja. Yeah, thank you. I've been burned giving money to the wrong person. Weil ich der falschen Person Geld gegeben habe. One time we called the missions department in Baltimore. Einmal haben wir im Missionsdepartment angerufen in Baltimore. And to be accountable. Um verantwortlich zu sein. And I said Pastor Duff, I have this amount of money that I want to give to missions. Und ich sagte Pastor Duff, ich habe so und so viel Geld, das möchte ich zur Mission geben. I'm thinking of the Ukraine. What do you think? Ich denke an die Ukraine. Was denkst du? He says, well, let me check the missions list and I'll tell you who the poorest missionaries are. Und er sagte, ich schau mir mal die Liste an und sag dir dann, welche die ärmsten Missionare sind. I'm looking at the entire list of missionaries we have around the world. Ich schaue mir die ganze Liste von Missionaren, die wir weltweit haben, an. And the poorest ones I have here. Und die ärmsten, die ich hier habe, are you guys. Seid ihr. So why don't you just keep it? Also warum behaltet ihr es nicht? I said thanks. Ich sagte danke. Thanks. That was about 15 years ago. Das war vor 15 Jahren. Not anymore. Nicht mehr. Praise the Lord. Gott sei Dank. But anyway, let's close and let's get to the Lord's Supper. Also, schließen wir ab und kommen zum Abendmahl. Okay, and then I don't want to be a person who has truth. Ich möchte auch keine Person sein, die Wahrheit hat. But has an insincere heart. Aber ein unaufrichtiges Herz hat. Right? A sincere heart before the Lord. We talked about it last week. Ein ernsthaftes Herz vom Herrn zu haben, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. How can you hide something from omniscience? Wie kannst du etwas vor Allwissenheit verbergen? But yet people try to do it. Und doch versuchen es Leute. If you can't be honest to people, you can't be honest to God. Wenn du nicht ehrlich Leuten gegenüber sein kannst, dann kannst du es auch nicht Gott gegenüber with sein. That, let's celebrate the Lord's feast. Und mit dem halten wir das Fest des Herrn. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For your great mercy toward us. Für deine große Gnade uns gegenüber. And yet we know that when sin becomes an outward thing. Und doch wissen wir, wenn Sünde sich äußerlich, when it becomes a lifestyle, äußert, wenn es ein Lebensstil wird, when it's not confessed, wenn es nicht bekannt wurde, when we get familiar with you, wenn wir mit dir übervertraut sind, it becomes leaven in the church, wird es Sauerteig in der Gemeinde. And Father, we pray that you would cleanse us of old leaven. Und Vater, wir beten, dass du uns vom alten Sauerteig reinigst. That we can celebrate your body and blood tonight. Dass wir dein Leib und Blut heute feiern können. In purity of heart. Mit reinem Herzen. And in truth. Und in Wahrheit. We thank you and praise you tonight. Wir danken dir und preisen dich heute Abend. And maybe you're visiting tonight. Und vielleicht bist du heute zu Besuch. If you died, wenn du sterben würdest, you don't know where you would go. Und nicht weißt, wohin du gehen würdest. Just very briefly. Nur kurz. Pray with me. Bete mit mir. And ask the Lord. Und bitte den Herrn. To forgive your sin. Dir deine Sünden zu vergeben. Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. All of it. Alle. Give me the gift of eternal life. Gib mir die Gabe des ewigen Lebens. Please. Bitte. Save me. Rette mich. I want to be a child of God. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Thank you for dying. Danke, dass du gestorben bist. For being buried. Und begraben wurdest. And for rising from the dead. Und wieder von den Toten auferstanden bist. Lord Jesus, thank you tonight that you are in glory. Danke heute, dass du in der Herrlichkeit bist.